Урок 10, упражнение 10, страница 183. Wann stehen Sie gewöhnlich auf? Wann finden die Vorlesungen für die Studenten statt? Wann setzen die Studenten ihre Arbeit fort? Wann findet die Reise nach Polen statt? Um wie viel Uhr kehren die Schüler nach Hause zurück? Wann kehren sie von der Arbeit zurück?